Zweiter Auftritt. Der Derwisch Al-Hafi. Saladin, Sita. Die Gelder aus Ägypten sind vermutlich angelangt, wenn's nur fein viel ist. Hast du Nachricht? Ich nicht. Ich denke, dass ich hier sie in Empfang soll nehmen. Zahl an Sita 1000 Dinare. Zahl. Anstatt Empfang. Oh, schön. Das ist für was noch weniger als nichts. Ansita? Wiederum Ansita? Und? Verloren? Wiederum im Schach verloren? Ah, da steht es noch, das Spiel. Du gönnst mir doch mein Glück. Was? Gönnen? Wenn, ihr wisst ja wohl. Psst, Hafi, psst. Gönnt's euch nur selber erst. Al-Hafi, psst. Die Weißen waren euer? Ihr bietet Schach? Gut, dass er nichts gehört. Nun ist der Zug an ihm? So sage doch, dass ich mein Geld bekommen kann. Nun ja, ihr sollt's bekommen, wie ihr's stets bekommen. Wie? Bist du toll? Das Spiel ist ja nicht aus. Ihr habt ja nicht verloren, Saladin. Doch, doch. Bezahl, bezahl. Bezahl, bezahl. Da steht ja eure Königin. Geht nicht, gehört nicht mehr ins Spiel. So mach und sag, dass ich das Geld mir nur kann holen lassen. Versteht sich. So wie immer. Wenn auch die Königin nichts gilt, ihr seid doch darum noch nicht matt.